leuchten die Sterne am Himmel für dich. Sie glänzen und glühen am Firmament. Es trat in der Ferne auch einer für mich, der all meine heißen Wünsche kennt. Und wenn die flimmernde Pracht unser Herz erfreut, rührt uns das schimmernde Märchen der Ewigkeit. Wir sehen sie so gerne, sie sind wie ein Traum. Es leuchten die Sterne durch Zeit und Raum.